Diese Raketen aus der BRD, diese Cruise Missiles, sind die dann eingegliedert in dieses THAAD-Raketenabwehrsystem in Südkorea? Nein, militärisch sind sie nicht eingegliedert. Der Unterschied ist nämlich, dass dieses SAT, also dieses THAAD-Raketenabwehrsystem, komplett unter der Kontrolle der USA und der US-Streitkräfte in Südkorea steht, während die Taurus-Raketen in der Hand der südkoreanischen Regierung sind. Und die arbeiten zwar eng zusammen, aber die Befehlsketten sind doch noch unterschiedlich. Und schlussendlich ist es auch gut so, wie ich es an dieser Stelle anfügen. Weil ich zumindest hoffe, dass den südkoreanischen Militärs klar ist, dass sie eine Eskalation oder ihre Familien eine Eskalation in der Region nicht überstehen würden, während es für die US-amerikanischen Truppen relativ egal ist, wenn es zu heiß wird, dann werden die einfach wieder abgezogen. Es gibt übrigens, das sei an dieser Stelle auch erwähnt, in drei Ländern auf der Welt größere Ansammlungen von US-Militärs, die dauerhaft dort stationiert sind. In den Bereichen von Zehntausenden, das ist in Japan, Südkorea und Deutschland, das sind so die drei größten Host Nations für US-Militärs. Und Südkorea ist eben auf der ostasiatischen Landmasse der einzige US-amerikanische Stützpunkt und ist deswegen für die Machtentfaltung der USA relativ wichtig. Aber in dem Moment, als die US-Regierung vor ein paar Jahren entschieden hatte, dass sie dieses Raketensystem installieren will, gab es von Anfang an Widerspruch aus China, weil die chinesische Regierung gesagt hat, ihr behauptet zwar, das geht gegen Nordkorea, aber schlussendlich könnt ihr mit dem Radar, der zu dem Raketensystem gehört, nahezu den gesamten Luftraum über China kontrollieren und damit wird China noch angreifbarer als zuvor durch US-amerikanisches Militär. Also für die chinesische Seite ist die Stationierung in gewisser Weise eine Art Kriegserklärung gewesen, was dann dazu geführt hat, dass die chinesische Regierung und Bevölkerung, muss man an dieser Stelle sagen, diverse Sanktionen gegen Südkorea erlassen hat und dadurch, dass zuvor die chinesische Wirtschaft und die südkoreanische Wirtschaft relativ eng verflochten war, hat das für die südkoreanische Wirtschaft jetzt durchaus einige negative Auswirkungen gehabt, also was Arbeitsplätze angeht und was Exportvolumen angeht oder auch was den Tourismus angeht. Also es gab Millionen von Touristen aus China in Südkorea und sämtliche Gruppenreisen wurden in der Zwischenzeit gecancelt und finden nicht mehr statt. Und dadurch verschwindet doch einiges an Kaufkraft in Südkorea, was wirtschaftlich erhebliche Auswirkungen hat. Deswegen versucht der aktuelle Präsident Südkoreas auch wieder ein gewisses Maß an Annäherung mit China. Aber solange die USA eben ihre Raketensystem dort stationiert hat, werden diese Spannungen wahrscheinlich anhalten. Und dieses THAAD, glaube ich, ist es richtig jetzt Ja. ausgesprochen, Raketenabwehrsystem, ist das schon komplett stationiert und welche Aufgaben hat das? Die Stationierung läuft im Moment noch weiter, aber das, was jetzt stationiert ist, ist einsatzfähig. Es ist ein System, was Raketen abfangen kann, zum Beispiel also durchaus auch von Nordkorea kommende Raketen Richtung Südkorea abfangen kann. Allerdings nicht flächendeckend, also es könnte einzelne abfangen, jetzt nicht irgendwie, wenn es ein umfangreicheres Bombardement geben könnte. Und um das machen zu können, hat es ein Radar, was relativ umfangreich den Luftraum kontrollieren kann. Und genau dieser Radar ist das politische Problem, weil der in seiner jetzigen Einstellung tatsächlich nur den Norden oder etwas mehr als den Norden abdeckt, aber in wenigen Schritten innerhalb von, Experten sagen, wenigen Stunden kann dieser Radar so verändert werden, dass die USA in gewisser Weise die gesamte Feuerkraft der chinesischen Armee im Blick hätte. Und dadurch, wenn die USA, die ja in der Nähe mit wesentlich mehr Kriegsgerät sind in dieser Region, könnten dann in gewisser Weise das chinesische Militär lahmlegen. Also ihm jegliche Möglichkeit zum Beispiel auf US-Angriffe zu reagieren nehmen. Und damit fühlt sich die chinesische Regierung, wenn man so in militärischer Logik denkt, angreifbar durch die USA. Und sie ist deswegen, ich denke durchaus auch zu Recht, sehr nervös, was diesen Radar des Raketensystems angeht. Der Radar ist gekoppelt mit dem Abschießen auch von Raketen, oder? Genau, also der Radar liefert quasi die Zieldaten. Und die Raketen sind dann die Möglichkeit darauf zu antworten. Und was gerade noch weiter stationiert wird, sind diese Raketen, möglicherweise auch noch ein zweites Radarsystem. Die Stimmung in der südkoreanischen Bevölkerung ist ganz stark dagegen, eben weil es wirtschaftliche Auswirkungen hat, aber auch die Kriegsgefahr in der Region vergrößert. Und die Menschen sind aber auch dagegen, weil das sehr, sehr starke Radarwellen sind, die ja auch nach allem, was man weiß, eben auch gesundheitliche Auswirkungen haben. Zum Beispiel Leukämie oder Krebsgefahr in der Region deutlich verstärken. Und deswegen gibt es auch quasi vom Anfang an, als klar war, dass stationiert wird, auch ganz massive Proteste dagegen, dass die Dörfer rundherum blockiert haben, dass die konnten auch nur stationieren, indem wirklich die Blockaden gewaltsam aufgelöst worden sind. Also es gab relativ intensive gesellschaftliche Kämpfe, die zum Glück internationale Unterstützung gefunden haben, aber dadurch, dass zumindest von uns aus gesehen Südkorea am anderen Ende der Welt ist, war die internationale Unterstützung nicht so stark, wie sie eigentlich sein könnte. Trotz dieser Stationierung von diesen Cruise-Missiles aus der BRD und diesem Raketenabwehrsystem aus den USA unter US-Kontrolle in Südkorea, gibt es trotzdem Versuche der Annäherung zwischen den beiden Staaten. Also in der Öffentlichkeit wurde ja eigentlich nur darüber berichtet, dass sich Trump und Kim Jong-un in Singapur die Hände geschüttelt haben und gemeinsam im Luxushotel unterwegs waren. Aber wesentlich relevanter ist, dass es seit Anfang dieses Jahres ganz intensive Bemühungen gibt, der beiden Koreas, aber eben auch der Bevölkerung vor Ort, zu einer Annäherung zu kommen. Das merkt man vor Ort. Also ich war im Sommer in Südkorea unterwegs, habe gesehen, dass an der Grenze zum Beispiel die grenzüberschreitenden Eisenbahnlinien wiederhergerichtet werden, dass die Straßenverbindungen wiederhergerichtet werden. Das heißt nur nicht, dass es dort einen unkontrollierten Verkehr geben wird, zumindest nicht sofort. Aber das heißt, dass sich die Menschen darauf vorbereiten, dass es sowas wie eine Annäherung gibt. Und erster Schritt war, dass Familien, die über Jahrzehnte getrennt waren, sich zumindest mal wieder treffen konnten. Nächster Schritt wird sein, dass die gemeinsamen Wirtschaftszonen wieder eingerichtet werden. Und ja, mir ist klar, dass davon vor allem internationale Konzerne profitieren. Aber es bedeutet dann eben auch, dass Menschen aus dem Norden und aus dem Süden zusammenarbeiten, dass man sich kennenlernt und dass ein Teil der Spaltung, die aus nicht mehr miteinander reden können, entsteht, dass ein Teil dieser Spaltung eventuell überwunden werden kann. Deswegen erlebe ich, dass vor Ort sehr, sehr viel an Kooperation läuft. Eine sehr schöne ist zum Beispiel, dass Sportteams aus dem Norden und aus dem Süden nicht nur zusammen trainieren, sondern zusammen auf regionale Wettkämpfe gehen und sich dann auf diese Art und Weise etwas näher kennenlernen. Also man merkt richtig, dass da ein Tauwetter entsteht und ich hoffe sehr, dass dieses Tauwetter nicht aus irgendwelchen geopolitischen Gründen wieder gestoppt wird, sondern dass es endlich einen Friedensvertrag gibt und auf Grundlage dieses Friedensvertrags ist dann möglich ist, für die Menschen in der Region etwas entspannter leben zu können. Vielleicht nochmal ganz kurz, seit wann gibt es diese Konfrontation auf der koreanischen Halbinsel eigentlich? Also es gab zwischen 1950 und 1953 den Koreakrieg, der de facto auch eine Art Stellvertreterkrieg zwischen kommunistischen und kapitalistischen Staaten war, oder so in der Sprache des Westens zwischen Freiheit und Unterdrückung. Aber in dieser Auseinandersetzung sind Millionen von Menschen in Korea gestorben und ganz besonders viele im Norden Koreas, das stärker zerbombt wurde als zum Beispiel Dresden im Zweiten Weltkrieg. Eine Region, in der unglaublich viele Menschen unglaubliches Leid ertragen mussten. Und seit diesem 1953, also seit quasi der Feuerpause am Ende dieses Krieges, halten die Spannungen an. China wird ja verstanden als eine Art Schutzmacht für Nordkorea und die USA als Schutzmacht für den Süden. Aber man muss dazu sagen, dass beide geopolitischen Spiele eigentlich nur dazu beigetragen haben, diesen Konflikt einzufrieren und die Spannungen am Laufen zu halten, weil durch diese anhaltenden Spannungen sie ihre Einflussnahme in der Region rechtfertigen können. Und wenn es tatsächlich gelingen sollte, die Spannungen zu verringern und eine Annäherung zwischen den beiden Landesteilen zu haben, dann haben die auch die Chance, ihre Zukunft selber bestimmen und sie nicht mehr von außen bestimmen zu lassen. Also das ist halt ein weiterer Grund, weswegen ich allein aus demokratischen Gründen sehr dafür bin, dass die Menschen vor Ort eine Chance haben und jede Waffenlieferung und jeder Soldat in der Region verhindert, dass es diese Annäherung geben kann. Deswegen sollte es eben keine gemeinsamen NATO-Manöver geben und keine deutschen Waffenlieferungen, um den Frieden in der Region zu ermöglichen.